Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind zurück aus der Osterpause und wir klingen sogar ein bisschen anders hier in dem Vorspann gerade. Wir haben ein neues Audio-Design und das ist jetzt ein bisschen modernisiert. So werden wir uns jetzt immer vorstellen, jede Nacht. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass die Osterpause rum ist und dass wir uns jetzt wieder unterhalten können, jede Nacht von 1 Uhr bis 2 Uhr hier in 1 Live und im WDR-Fernsehen. Und heute fangen wir wie jeden Montag mit einer offenen und freien Themennacht an. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Mario. Und Mario ist wie alt? 26. Guten Morgen, Mario. Ja, schönen guten Morgen, Domian, hallo. Hallo Mario. Um was geht's bei dir? Ja, um es mal irgendwie auf den Punkt zu bringen, irgendwie bin ich gerade mit meinem Platz in der Welt irgendwie nicht so ganz zufrieden. Mhm. Ich fühle mich im Vergleich, sag mal, zu meinem Freundeskreis und zu anderen Bekannten, auch angesichts meines Alters, gerade sehr antriebslos. Und Grund ist eine kürzliche, ich bin seit Anfang April arbeitslos. Mhm. Es hängt jetzt nicht vielleicht mal großflächig damit zusammen, aber unter anderem auch deswegen, weil eben gerade eben wieder so ein Punkt erreicht ist, der mich darüber nachdenken lässt. Wo bin ich jetzt mit 26 Jahren, wo stehen andere und irgendwie... Ja, was hast du denn bisher gemacht? Was hattest du für einen Beruf? Ja, ganz normal die Schule beendet mit 19, also Abitur gemacht, sprich... Hab danach eine Ausbildung absolviert zum Medienkaufmann, mhm, in einem Verlag und hab bis jetzt vor einer Woche ungefähr als Mediaberater gearbeitet, sprich eben, ja. In einem umsatzorientierten Unternehmen halt eher für Umsatz generiert, indem man eben Online-Anzeigen verkauft oder. Okay, also einen richtig soliden Job gehabt, das ist doch schon mal ein Fund, das ist doch gut. Dass ja, du das auf geschafft jeden Fall, hast. Ja, ja. Klar, jetzt arbeitslos ist das, ich gehe mal ahne mal, dass das nicht so lang sein wird mit der Arbeitslosigkeit, oder? Natürlich, sag ich mal, ist das Angebot an Jobs oder verfügbaren Jobs hier in Berlin nicht gerade klein. Mhm. Einfach mal jetzt in diese neue, sag ich mal, Callcenter-Branche gesehen oder Verlagsbranche gesucht wird immer. Eigentlich aber bin ich eher mit dem Beruf unzufrieden, diese kaufmännische oder diese Verkaufen, diese Handelsvertreter-Charakteristika, die ist nicht so meins. Ich würde gerne in den sozialen Bereich. Ja. Also ist das, was du im Moment durchmachst, das ist so eine Art Lebenskrise? Ach, ich glaube, das, ja, vielleicht nicht gerade in letzter Woche, aber ich glaube schon so seit 3-4 Jahren. Weil du vielleicht auch mit dem, was du beruflich bisher gemacht hast, nicht so zufrieden bist? Ja, gerade auch diese Vergleiche, wenn man halt sieht, wo stehen eben andere Gleichaltrige oder andere ehemalige Schulkameraden, ja, mit denen man ja heute noch Kontakt hat. Wo stehen die denn zum Beispiel in deinem Alter? Ja, beispielsweise zu Ende studiert. Okay, du hast eine Berufsausbildung zu Ende gemacht, ja, und hast auch schon in deinem Beruf gearbeitet. Genau. Das ist ja auch schon in die Rentenkasse eingezahlt, sozusagen. Genau. Also das würde ich jetzt nicht so gering schätzen, was du da gemacht hast bisher. Sicher, ja, man kann sich immer messen an Leuten, die noch mehr gemacht haben und die vielleicht schon mit 25 oder mit 26 promoviert sind und mit 28 Professor sind. Aber das ist ja nicht die richtige Messlatte. Die Messlatte ist ja, was will man selbst? Welche, ja, Wünsche und Sehnsüchte hat man? Richtig, genau. Welche Wünsche, welche Sehnsüchte? Und da gab es in den letzten Jahren einige kleine Rückschläge, gerade was meine wahr gewordenen Sehnsüchte betroffen hat. Also mit dem Umzug nach Berlin beispielsweise, ich hatte damals ein Motorrad mir gekauft, wurde hier gestohlen in Berlin und das war halt so ein Traummotorrad und nicht gerade wirklich, also den Kredit bezahle ich heute noch dafür. Mhm. Irgendwie so diese Pech hat mich so ein bisschen verfolgt. Also das ist jetzt wirklich nicht nur an den Haaren herbeigezogen, was vielleicht auch dazu führt, dass ich ein bisschen übersensibilisiere, wie du ja auch richtig sagst, dass man Vergleiche stellt oder Vergleiche zieht, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Aber wiederum gibt es ja dann auch solche, die nach dem Abitur wirklich wissen, welchen Weg sie einschlagen. Und ich will dir mal was sagen, Mario. Ich finde es wahnsinnig heutzutage, dass die Leute schon unter einem solchen Druck stehen, dass sie mit 17, 18, 19 schon genau wissen, wo sie hinwollen, dass sie gezielt Wege gehen in ganz jungen Jahren. Ich finde das eigentlich ganz toll, wenn man sich auch die Freiheit nimmt, in dieser Zeit, in der du jetzt lebst, in deinem Lebensalter, sich auch auszuprobieren, auch mal vielleicht einen Weg zu gehen, von dem man dann nach einer gewissen Zeit merkt, das ist nicht mein Weg. Aber du hast Erfahrung gesammelt, die nimmt ja keinen, kann ja keiner mehr nehmen. Das haben die ganzen Hyopies, die ganz früh schon in die Karriere eingestiegen sind, haben diese Erfahrung gar nicht. Ja. Ich finde, du hast keine Zeit vertan. Du hast deine Erfahrung gemacht, deine Lebenserfahrung gesammelt. Und jetzt ist ein Punkt erreicht, wo du dich neu orientierst. Wenn ich jetzt zaubern könnte, was sollte ich für dich zaubern? Wenn du für mich zaubern könntest. Wow, das ist wirklich ein Angebot. Wie genau? Ich glaube, wenn du zaubern könntest, ich würde einfach nur gerne irgendwie mitten im Leben stehen gerade. Irgendwie nicht, also ich würde gerne nochmal zurück 2006 nach meinem Abi. Da würde ich gerne nochmal hin. Und einige Sachen anders machen. Um dann was zu machen oder um was dann anders zu machen? Ja, um bei einigen Sachen vielleicht ein bisschen mehr Biss zu haben. Vielleicht mit dem Wissen oder mit der Einstellung von heute. Ein konkretes Beispiel. Ich hatte damals, war in der Bundeswehr gewesen, als die Wehrpflicht ja noch bestand. Und hatte mir eigentlich vorgenommen, dort eine längere Laufbahn einzuschlagen. Habe dann aber aufgrund der Vorzüge des Zivilenlebens wieder sein lassen. Also sprich, habe die Sache abgebrochen, habe dann im Krankenhaus später die 6 Monate Zivildienst noch angehangen, um die Wehrpflichtzeit zu komplettieren. Und abgesehen davon, diese Zeit im Krankenhaus in der Notfallaufnahme, die hat mich dann auch ein bisschen beeindruckt oder, sag ich mal, geprägt, dass ich halt wirklich die Arbeit mit den Menschen gerne weiter fortsetzen möchte. Aber ich habe danach dann halt mit dem Alter 22, 23 auch gewisse Dinge schleifen lassen. So, dann ist jetzt der Punkt, du bist 26, ist der Punkt hervorragend, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einiges gemacht, einiges ist nicht so gut gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hätte, vielleicht im Nachhinein, oder vorgestellt habe. Dann mache es jetzt besser. Ich mache jetzt einen Relaunch, ich mache einen Neustart. Du hast gerade zu mir gesagt, dich würde interessieren, irgendwas mit im sozialen Bereich zu arbeiten. Ja. So, dann überlege, du bist 26 Jahre alt, du hast Abitur. Überlege, lass dich beraten, was du machen könntest. Ob du studierst, ob du noch eine Ausbildung machst, wie das finanzierst, das ist ja alles kompliziert, aber es ist alles lösbar. Richtig, klar. Jetzt sich hinzusetzen und zu jammern, bringt nichts. Ist richtig, aber das musste ich mal eine Woche lang machen, 2 Wochen. Ja, ist ja okay. Ist auch völlig okay. In gewisser Zeit braucht man auch so einen Durchhänger. Aber da muss man nach vorne gucken. Da muss man sagen, okay, was sind meine Träume? Welche Schritte möchte ich hin zu diesen Träumen machen? Wenn das mit dem Beruf sowas Zentrales für dich ist, dass du einen anderen Beruf haben möchtest, mit Menschen was. Ja, unbedingt. So, dann musst du das angehen. Du hast alle Chancen der Welt noch mit 26. Und mit deinen Bildungsvoraussetzungen ist das wirklich eine gute Voraussetzung, das zu machen. Du musst es nur entscheiden und dich dann auch dafür da durchsetzen. Lass mich noch fragen, wir haben noch gar nicht über so menschliche Sachen gesprochen. Was macht die Liebe? Siehst du, der Mensch, du mir, wenn du zaubern könntest, könntest du mir noch einen Partner an die Seite zaubern. Also sprich, ich bin Single. Ja. Und also ich, um es dazu zu sagen, ich bin schwul, was damals auch der Grund war, um nach Berlin zu kommen. Also es war wirklich eine gefundene Gelegenheit. Ich hatte damals die Wahl zwischen Studium in Greifswald und ich sag mal eine Ausbildung hier in Berlin. Oh Gott, ey, ich hoffe, jetzt hören nicht vielleicht so viele zu, die mich doch irgendwie erkennen, aber es war halt wirklich ein Magazin für Schwul-Lesbische. Und ich habe die Möglichkeit genutzt, um halt in Berlin auch die Szene dadurch ein bisschen kennenzulernen, mich auch zu outen und also auch als wichtige Station in deinem Leben waren. Ja, durchaus. Also finde ich keine vertane Zeit. Nee, war es. Also, ne? Ich würde es alles wertschätzen und sagen, okay, das habe ich so gemacht und das war dann auch gut und da habe ich was rausziehen können. Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir natürlich keinen Partner oder keine Liebe zaubern. Die kann man sich nicht zaubern. Da muss man ein bisschen was für tun, aber manchmal ist es auch Glück und gute Umstände. Aber das andere kannst du richtig in die Hand nehmen. Diese berufliche Geschichte musst du in die Hand nehmen, Mario. Ja, ich du hast vollkommen recht, es ist immer nur so diese kleinen, sag ich mal, Gewissensstriche oder vom ja doch vom Bauchgefühl her, wenn man dann überlegt, jetzt nochmal eine Umschulung, 2-3 Jahre. Mhm. Du bist dann fast 30. Manche stehen dann wieder dort und dort, haben vielleicht schon ihre, ja. Also das ist immer so dieser kleine innere Vergleich, den ich irgendwie ziehe, darfst du nicht machen. Vielleicht auch mal ein bisschen scheitere, ja. Ja, das darfst du wirklich nicht machen. Wenn du diesen Vergleich immer ziehst, hast du immer verloren. Weil du immer Leute haben wirst, die irgendwie schon weiter sind und toller sind und weiß ich was. Geh in dich und sei bei dir und geh deinen Weg. Das ist das Wichtige. Und ich sage dir, es gibt, jeder Umweg ist ein Wert für die Lebenserfahrung, den du irgendwann später, vielleicht wenn du im sozialen Bereich arbeitest, den darauf kannst du aufbauen. Es ist nichts verloren bisher, es ist keine Zeit vertan. Ja. Aber jetzt darfst du auch nicht Zeit vergehen lassen und vertun lassen. Pack's an. Das ist also mit 26, deine Meinung, oder in dem Fall noch nichts verloren und Nein, alles offen. Alles. Du musst es jetzt anpacken. Ja. Und die Liebe, na gut, da kann ich dir nur Glück wünschen und einfach einen tollen Typ, der dir über den Weg läuft. In Berlin bist ja nicht in der Einsamkeit. Nee, das ist wohl wahr. Also in Berlin fehlst du daran nicht. Nein, wirklich nicht. Mario, ich wünsche dir viel Glück. Domian, ich bedanke mich sehr und vielleicht noch kurz aus eigener Sache. Erstmal eine gute neue Audi-Line, die ihr als Anfang habt. Und ja, vielen Dank. Vielleicht noch in der Hinsicht zu Dirk Bach. Ich habe das natürlich auch mitbekommen und auch abgesehen davon, dass er eine prominente Persönlichkeit war, weiß ich auch, wie das ist, einen guten Freund zu verlieren. Mhm. Dafür auf jeden Fall nochmal viel Kraft und wünsche dir, dass du so weitermachst mit der Sendung. Sehr, sehr nett von dir, Mario. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, jetzt bekomme ich gerade Besuch hier im Studio von meiner netten Kollegin, netten Kollegin Birgit und ich bekomme einen Brief. Wie spannend. Was steht in dem Brief? Ihr Lieben, ihr seht nun einen Programmhinweis in eigener Sache. Er weiß von nichts. Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Doch bald wird das Geheimnis gelüftet. Da könnte was passieren. Interpretiere ich das richtig? Richtig, denn am Freitag feiert Domian Geburtstag. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Seien Sie Zeuge einer Sendung, die seit Monaten ohne Jürgen Domians Wissen geplant wird. Also abnorm ist es natürlich selbstverständlich. Es ist auch tief pervers, würde ich sagen. Eine Sendung voller Überraschungen. So haben Sie Domian noch nie gesehen. Das muss nicht gleich der Untergang sein, aber irgendwas Kosmisches passiert. Vielleicht nehmen auch Außerirdische mit uns Kontakt auf. Domian wird volljährig. Die Jubiläumshow zum 18. Geburtstag. In der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Feiern, lachen und tanzen Sie mit uns, bis Ihnen übel wird. Und was sagt Jürgen Domian dazu? Mir ist auch übel. Tschüss. Ja, jetzt bin ich ja wirklich... er weiß wirklich nicht. Ich weiß überhaupt von gar nichts, was meine netten Kollegen da ausgeheckt haben. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es irgendetwas Besonderes. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das sein soll. Und schon mal vielen lieben Dank an meine Leute, dass sie sich da offensichtlich sehr reinknien in irgendetwas. Mann, ist das spannend, ist das spannend, ist das spannend. Jetzt hoffe ich aber, dass es schon bald Freitag ist. Jetzt halte ich ja gar nicht mehr aus die ganze Woche. Ja, soll ich jetzt ganz normal weitermachen? Frage an meine Regie. Ja, ich soll weitermachen. Mann, das ist ja ein guter Start jetzt hier nach Ostern mit so viel Überraschungen. So, dann begrüße ich jetzt erstmal sehr herzlich die Viktoria. Und Viktoria ist 40 Jahre. Guten Morgen, Viktoria. Hallo. Hallo, Viktoria. Liebe. Ja, mein großes Thema ist Familienzusammenführung. Familienzusammenführung? Ja. Was genau steckt da bei dir hinter? Und zwar kam vor Ostern ein Brief vom Jugendamt. Mein Mann hat einen Sohn. Das wusste ich auch immer. Und jetzt war es endlich soweit. Der Junge hat uns geschrieben, das heißt, das Jugendamt hat uns angeschrieben. Der Junge wünscht Kontakt, ist kein Junge mehr. Er wird jetzt im April 24. 24. 22. 22. Ja. Und dein Partner hatte mit diesem Jungen nie Kontakt, oder? Nein. Nein? Doch, er hat ihn das letzte Mal gesehen, da war er ein halbes Jahr alt. Und warum hatte er keinen Kontakt mit dem Jungen? Ja, er ist, hat sich damals von dieser Frau getrennt. Mhm. Und dann ist er auch weggezogen. Und wie wir zwei dann zusammenkamen, gab es ein paar Telefonate. Ich habe auch mit dieser Frau telefoniert. Dann wollte er natürlich seinen Sohn sehen. Und das ist aber leider so ein bisschen schief gelaufen am Telefon und war ein bisschen schrecklich. Lass mich nochmal zur Vergangenheit fragen. Wie lange seid ihr beiden zusammen? Wir sind jetzt 19, 20 Jahre alt. So lange schon? Ja, ja. So lange. Der Junge ist dann nie wieder aufgetaucht, wie du es gerade gesagt hast? Er ist nie wieder aufgetaucht. Ja. Hat denn dein Partner über den Jungen gesprochen? Ja. Wie wir hat haben denn, jetzt wie, vor ein paar Tagen haben wir E-Mail geschrieben, also wir haben eine Ostermail geschrieben. Nee, ich meine so in den vergangenen 20 Jahren. Nie. Wir wussten zwar immer, dass dieser Junge da ist. Ja. Wir haben auch durch die Großeltern, die Frau hat wohl sporadischen Kontakt zu den Großeltern gehalten. Ja, aber dennoch, hast du denn nicht deinen Partner gefragt, warum, jetzt sind ein paar Jahre vielleicht vergangen, nachdem er sich von der Frau getrennt hat, warum suchst du den Kontakt denn nicht zu deinem Kind? Ganz einfach, wir wollten dem Jungen Frieden lassen. Ist das Unfrieden, wenn er Kontakt mit dem Vater gehabt hätte? Ja. Ja? Ja, es wäre mit der Mutter nicht gut gelaufen und dann war ich ja nun auch noch als neue Partnerin da. Und hat denn dein Partner Unterhalt gezahlt für den Jungen? Das konnte er leider nie. Aus finanziellen Gründen? Ja, aus finanziellen Gründen nie, genau. Hast du denn, was für einen Eindruck hattest du in all den Jahren? Dass er seinen Sohn vermisst. Genau das wollte ich fragen. Dass er seinen Sohn liebt. Aber wenn ihr nie drüber gesprochen habt, wie wusstest du das? Nee, ich wusste ja, dass der Junge existiert. Ne schon, aber woher wusstest du, dass dein Partner ihn vermisst, wenn ihr nie drüber gesprochen habt? Er hat es immer gesagt. Das doch. Er hat es immer gesagt, wenn der Junge Geburtstag hatte. Ach so. Oh, jetzt wird er 7, jetzt kommt er in die Schule und Ah, jetzt wird er 13, 14, jetzt hat er die erste Freundin und hoffentlich ist das ein anständiges Mädchen. So, jetzt gab es schon, das hast du gerade angefangen zu erzählen, es gab ja schon einen Kontakt. Du hast mit der Partnerin gesprochen? Oder mit ihm? Ich habe damals mit der Partnerin gesprochen und die hat das abgewiegelt mit dem Kontakt. Genau, damals. Und ich meine jetzt. Wie? Jetzt habe ich mit dieser Frau noch nicht gesprochen. Vielleicht kommt das irgendwann. Ja? Wie viel Kontakt gab es denn jetzt schon? Oh, ganz viel. Wir haben zuerst eine schöne Ostermail geschrieben. Mhm. Dann haben wir uns über Ostern so 3, 5 Gedanken gemacht, haben nochmal so 1, 2 E-Mails geschrieben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt wollen wir uns mal hören. Dann haben wir miteinander telefoniert. Also du sagst immer wir. Du warst dann auch immer dabei. Ich war immer dabei. Wollte der Junge das? Ja. Ja. Er hat das sofort akzeptiert. Das heißt, er hat sogar Stiefmama zu mir gesagt. Aha. Und dann vor 2 Tagen haben wir dann 6 Stunden geskypt. Wie weit wohnt er denn von euch entfernt? Also 60, 70 Kilometer. Also na gut. Ist wirklich nicht weit. Das ist wirklich nicht weit. Ja. Wie war das? Skypen? Also Skypen, wer es vielleicht nicht kennt von den älteren Zuhörern oder Zuschauern, man sitzt vor dem Computer und kann telefonieren und man sieht sich auch wie im Fernsehen gegenseitig im Computerbild. Ja. Ja. Also es ist praktisch wie Fernsehen. Genau. So, wie war das? Ja, das ist wie Fernsehen. Und es war interessant zu sehen. Ich habe Gesten von meinem Mann wiedererkannt. Ich habe Augenaufschläge erkannt. Ich habe interessant, ne? Obwohl die beiden sich gar nicht gesehen haben, das ganze Leben. Und trotzdem gibt es solche Ähnlichkeiten. Ja, ja. Also dir ist der Junge durchaus sympathisch. Absolut. Der also junge Mann. Er ist eine Kopie meines Mannes, nur 20 Jahre jünger. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, am Sonntag gibt's das erste Treffen. Mhm. Wer wird bei dem Treffen dabei sein? Ich bin dabei, mein Mann und die Ehefrau des Jungen. Also er hat sich letztes Jahr im September geheiratet. Ja. Ja, und dann sind wir mal gespannt. Hast du denn mit deinem Partner, habt ihr auch eigene Kinder? Nein. Nein. Mhm. Aber das hört sich doch alles toll an. Ja, wir waren also eigentlich hin und her gerissen. Natürlich hatten wir alle Angst, ne? Mhm. Und das ist aber bei diesen Telefonaten und bei diesen Skypen total verschwunden. Hat denn der Sohn deinen Mann gefragt, warum er von sich aus nie initiativ geworden ist? Ja, er hat gesagt, er hat es mit 11 ganz zufällig rausgefunden. Mhm. Er hat wohl das Stammbuch seiner Mutter gefunden. Und da war natürlich ein anderer Mann eingetragen als der Vater, den er kannte. Ne? Ach so. Ja, und dann hat er seine Mutter gefragt und die hat dann damals gesagt, ja, das ist so. Mhm. Und dann sind natürlich ein paar, mit 11 kann man natürlich nur, ne, das geht nicht, mhm. das funktioniert nicht. Mhm. So, und dann so mit 16, 17 hat er uns erzählt, hat er mal dran gedacht, mhm. aber da ist man dann auch noch nicht so ganz so weit. Mhm. Ja. Und dann, jetzt wo er geheiratet hat, gab es eine Familienfeier bei seiner Frau. Ja. Und da war dann auch so das große Thema Familie, wo komme ich her, mhm. wo sind meine Wurzeln. Mhm. Und da ist ihm dann wohl irgendwie klar geworden, dass er eigentlich gar nicht weiß, wo er herkommt. Wie hat denn seine Mutter über deinen Partner gesprochen? Erzählt der Sohnemann da was drüber? Ja, also er hat gesagt, dass sie nie böse gesprochen hat. Mhm. Dass sie nie irgendwie böse Sachen hat fallen lassen oder so. Klar sind ein paar Ungereimtheiten in den Jahren entstanden, aber ich denke, das lässt sich lösen. Mhm. Also so von wegen Adoption oder ja, ich weiß auch nicht, wie das entstehen konnte. Wie meinst du Adoption? Ja, das heißt also, wir hätten den Jungen dann weggeben sollen, ne, zur Adoption freigeben sollen. Ja. So, und das ist ein ganz großes Missverständnis, das wollte mein Mann nie. Ach so. Mhm. Oder auch zum Beispiel die Geschichte, dass es damals geheißen hat, Abtreibung, mhm. das hätte er auch nie zugelassen. Ne? Das ist ja dann doch eine sehr schöne Fügung des Lebens, dass er die Initiative ergriffen hat. Ja. Und das, wie ist es für dich jetzt? Taucht da plötzlich ein junger Mann auf, der quasi dein Stiefsohn ist? Ja, das es fühlt sich ganz komisch an. Also ich weiß auch noch nicht. Wir haben also selber sehr lange miteinander gesprochen, sowohl per Telefon als auch per Skype und wir haben uns dann geeinigt, erstmal Freunde zu werden, weil er sagte einmal Stiefmama zu mir. Das klingt komisch, ne? Ja, ich sag nee. Ich sag Stiefmama, nee, lass mal. Also entweder Victoria oder sie. Ja, und ne? Ich sag, dann bleiben wir lieber bei Victoria. Ja, natürlich. Und ich sag, pass auf, wir machen es dann so, wir werden erstmal Freunde. Mhm. Und dann musste ich so in mich hineingrinsen und ich gesagt, wenn du dann mal 5 Minuten Erziehung brauchst, dann werde ich Stiefmama. Ja, aber ist alles wunderbar. Ja, es ist wirklich wunderbar. Es hätte ja alles jetzt anders kommen können, dass du das nicht willst oder dass die beiden sich nicht verstehen, schon am Telefon nicht oder irgendwas. Jetzt trefft ihr euch. Mit welchen Gefühlen und welcher Erwartung gehst du in dieses Treffen? Ja, ich gehe eigentlich mit der Erwartung dahin, neue Leute kennen. Also für mich ist es klar, es ist sein Sohn und er gehört schon ganz lange Jahre zu unserem Leben dazu. Mhm. Er ist auch immer da gewesen, also nicht körperlich anwesend. Mhm. Entschuldigung, das ist die Erkältung immer noch. Er war immer da, immer anwesend. Ich gehe mit dem Gefühl dahin, einen neuen Freund kennenlernen zu wollen. Mhm. Und da freue ich mich drauf. Das ist wirklich sehr schön. Victoria, dann wünsche ich euch erstmal eine ganz tolle erste Begegnung. Und so wie du das jetzt schilderst, bin ich da sehr hoffnungsvoll und optimistisch, dass jetzt somit ein neuer Lebensabschnitt beginnt für euch alle und ihr in Kontakt sein werdet. Ja, das hoffen wir. Wir haben schon kleine Luftschlösser gebaut, weil es vergrößert sich ja jetzt die Familie. Natürlich, ja klar. Ja. Also mein Mann sagt auch, ups, ich bin auf einmal Schwiegervater. Er ist jetzt verheiratet, der Sohn, aber ein Kind hat er noch nicht. Nein. Also Oma und Opa seid ihr noch nicht. Nein. Kann ja auch sehr schnell passieren. Liebe Viktoria, ich gratuliere euch zu dieser schönen Fügung, Schicksalsfügung. Ja, vor allen Dingen, es ist nicht das, was man immer so in diesen ganzen Talkshows sieht. Ja, das ist ja ganz fürchterlich und das ist grauslich. Für euch ist es gut und es soll auch so bleiben. Es soll sich weiterhin gut entwickeln. Mhm. Schöne Grüße an deinen Mann und schöne Grüße an den, wie sage ich es von deiner Seite aus, an den neuen Freund. An den neuen Freund der Familie. Viktoria, alles Gute wünsche ich. Ich werde vielleicht mal berichten. Sehr gerne. Wenn sich das ein bisschen entwickelt hat, dann melde dich nochmal. Okay. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Und ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Und ich bin gespannt wie Bolle auf Freitagnacht. Hier ist Jutta. Jutta ist 35. Guten Morgen, Jutta. Hallo Jutta. Ja, hallo. Hörst du mich? Ja. Das ist prima. Um was geht's denn bei dir, Jutta? Ja, ich mach den Ton jetzt mal eben. Bitte, ja, genau. Ich verfolge jetzt deine Sendung auch schon sehr viele Jahre und bin jetzt auch mal, ich bin jetzt ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Fang irgendwo an, wir schaffen es schon. Okay. Sag mal so ein Stichwort, einfach eine Überschrift. Ja, also es geht um die Bahngeschichten von damals. Bahngeschichten? Die Bahngeschichten, ja. Schon länger her. Ja. Habe auch ein paar Mal versucht, durchzukommen. Und jetzt habe ich ja wenigstens das Glück, dass ich jetzt bei dir durchgekommen bin. Hm. Welche Bahngeschichten genau meinst du? Es ging um einen Mann in einer Bahn. Also, das war eine S-Bahn gewesen. Es war am 25.07.2011. Hm. Ist schon, wie gesagt, sehr lange her. Aber bis heute geht dieser Mann mir nicht aus dem Kopf. Jetzt verstehe ich, du nimmst Bezug auf unsere Themensendung Bahngeschichten. Ja. Die wir hatten. Hm. Ja. Aber du hast ja... Es gab unglückliche Sachen jetzt hier mit, wenn einer jetzt vom Zug sich geschmissen hat. Genau, und keine Ahnung, ganz genau. Bei mir ist es eine andere Geschichte. Ich habe da einen Mann damals in der S-Bahn gesehen. Es waren nur Blickkontakte. Ohne Worte, beide todernst, hatten wir uns angeguckt. Ja, ich kann definitiv sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Oh. Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Moment, ihr beide wart in der S-Bahn? Ja. In welcher Stadt? Das war in Düsseldorf. Okay. Mhm. Wir sind auch zusammen ausgestiegen, er ist dann links gegangen und ich bin rechts gegangen. Aber kein Wort gesprochen? Null. Nur angeguckt? Nur Blickkontakt. Und da sagst du Liebe auf den ersten Blick? Ja, ich sage das. Gibt's sowas? Also, sowas gibt es natürlich. Ich glaube das gar nicht. Na, ich glaube es langsam auch nicht mehr, aber das ist eine wahre Geschichte und es gehört auch eine ganze Portion dazu, dich jetzt anzurufen, weil mir die Sache ganz ernst ist. Und ich hoffe auch, dass dieser unbekannte Zugmann, betone ich, jetzt vielleicht auch zuhören könnte. Aber das war kein Angestellter, es war ein Gast. Ja, richtig. Ein ganz normaler Fahrgast, so wie du. Ja, wir sind beide zusammen eingestiegen und er hat gestanden, ich habe gesessen. Ja. Und das ging alles so schnell, kann auch keiner verstehen, der das gar nicht erlebt hat. Ich kann es auch bis heute noch nicht verstehen. Wie viele Minuten habt ihr euch angeguckt? Die ganze Zeit, ja, bis die ganze Fahrt hinweg. Wie lange hat die Fahrt gedauert? 20 Minuten. Ja. Ja, und das war... Doch, ich kann es wirklich sagen, Liebe auf den ersten Blick. Weißt du, ich bin ja immer so skeptisch mit diesem Wort, Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, dass man auf den ersten Blick fasziniert sein kann von einer Person, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich würde ja nicht von Liebe reden. Liebe, mein Gott. Liebe ist ein großes Wort, ja, genau. Das kann man so nicht, ich weiß, wie du das meinst. Aber ich betone es jetzt definitiv, weil es ist so. Es hat bei dir reingehauen. Ich bin heute noch nicht aus dem Kopf. Ich habe Wahrsager, ich habe Hellseher, ich habe alles in Anspruch genommen. Sag noch mal das Datum. Wann war es? 25.07.2011. Das ist ja nun schon eine ganze Weile her. Ja, natürlich. Und dieser Mann spukt mir bis heute noch im Kopf rum. Und seitdem hast du diesen Mann im Kopf? Ja, ich habe den aber auch leider nie wieder gesehen. In Düsseldorf? In Düsseldorf. Aber mir ist schon gesagt worden, er kam nicht aus Düsseldorf. Ungefähr 30, 40 Kilometer entfernt. Weil, okay, er hat einen Koffer bei gehabt und Inliner. Das Einzige, was ich weiß, dass er Inliner, ein Inliner-Typ ist. Du sagst, man hat dir gesagt, er käme nicht direkt aus Düsseldorf. Ja. Wer hat das gesagt? Hellseher. Ja, ich weiß. Wollen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Nee, also du hast eine andere Meinung. Ja, nur, ich will es nur wissen. Bei wie vielen Hellsehern oder Wahrsagern warst du schon deshalb? Drei. Und die haben dann gesagt, dass der nicht aus Düsseldorf kommt. Was haben die noch gesagt? Ja, dass ich ihn irgendwann mal wiedersehen werde und so weiter. Und ja. Die haben schon ein paar andere Sachen noch gesagt, die möchte ich jetzt nicht so in Details sagen. Das machst du mich aber neugierig. Naja, ich mach dich neugierig. Jetzt mittlerweile habe ich mich damit stark auseinandergesetzt, dass ich einfach noch ein bisschen hoffe, aber das Glück war einfach zu nah. Jutta, ein kleiner Hinweis. Die haben was gesagt, was du nicht so gerne sagen möchtest. Aber vielleicht so ein kleiner Hinweis. Eine Schicksalsbegegnung war es definitiv. Mhm. Oder eventuell Seelenverwandtschaft. Das ist mir auch alles dazu gesagt worden. Dass wir unsere Seelen erkannt hätten und sowas alles. Ne? Aber es war schön, aber auch unheimlich. Ach so. Weil in dem Zug ist einiges mit dem Mann ja auch passiert. Er hat ja auch viele Anläufe gemacht, um zu signalisieren, wie ich ihn jetzt ansprechen könnte. Und ich bin kein Mensch, der einen Mann anspricht. Ich bin es halt so gewohnt, dass mich Männer ansprechen. Also du glaubst, dass er das gewollt hätte, dass du ihn ansprichst? Ja. Warum glaubst du das? Vom Gefühl her schon. Kann man sich natürlich auch einreden. Nee? Du bist ganz sicher. Nein, schwöre ich drauf. Nein. Er hat Anläufe gemacht im Zug, er hat sich sogar vor mir gebeugt, also so nicht jetzt gehockt, so vor mir gebeugt, die beiden Hände auf seinen Knien und hat nur aus der Tür rausgeguckt und dann auch wieder zu mir. Also der hat solche Anspielungen gemacht, was einfach, das war ungewöhnlich gewesen. Jutta, wie sah denn... Gespürt habe ich, er wollte Kontakt zu mir und hat sich selber nicht getraut, mich anzusprechen. Was ist denn das denn für ein Eimer? Der hätte dich ja ansprechen können. Nee, es war kein Eimer. Es war schon was ganz Besonderes. Natürlich, aber warum hat er es nicht getraut? Warum hat er sich nicht getraut? Ja, das ist ja jetzt gerade... Die Frage. Das ist ein ganz großes Buch, da kann ich ein Buch drüber schreiben jetzt. Ein großes Fragezeichen. Warum? Genau, warum, wieso, weshalb hat er mich nicht angesprochen? Jutta, von beider Seiten aus nicht. Ja, wie sah der denn aus? Ja, gut aussehen. Natürlich. Ja. Wie alt? Ich habe ca. 40, 42 habe ich ihn schon so eingeschätzt. Auch. Dunkle Haare, helle Haare, Glatze, Bart? Nein, dunkle Haare. So ähnlich wie Tom Cruise. Natürlich. Wie siehst du denn aus? Nehmen wir mal den verrückten Fall an, dass dieser Mann, der am 25.07.2011 in Düsseldorf, in welcher Linie, weißt du? Ja, ich gehe davon aus, das war wie gesagt S6, wir sind dann Richtung Düsseldorf, ja, soll ich das jetzt noch betonen? Ja. Wir sind in Garath ausgestiegen. Ja, natürlich, so. Wenn dieser Mann zufällig hier zugucken sollte. Ja, ich hoffe es. Beschreib du dich doch mal kurz, damit er sagt, das war die Hübsche. Sag mal, wie du ausgesehen hast zu der Zeit. Welche Haarfarbe und was du angehabt? Ja, heute noch. Dunkelhaarig. Ja. Schlank. Lange Haare, kurze Haare? Lange Haare. Lange Haare, Augenfarbe? Braun. Bist du ich bin nicht hässlich, ich bin schon eine attraktive Frau. Aber natürlich. Geschminkt? Dezent. Ja. Und was hast du für Kleidung angehabt? Das war ja nur Sommer. Ja, genau. Was habe ich angehabt? Ein Jeanskleid. Ja. Ach, ein Jeanskleid. Gut, das kann man sicher dann noch... Ein Jeanskleid, schwarze Stiefel. Ja. Aber das waren so mehr so Sommerstiefel. Irgendwas Besonderes, noch eine wo man so besonders hinguckt? Eine große Kette oder ein Ohrring oder irgend sowas, wo man hinguckt und denkt, das ist ein Merkmal, merkt man sich. Oh, keine Ahnung, ob ich jetzt da... Ja, ich habe schon eine Kette und Ohrringe angehabt. Ja, aber nicht so. Und eine schwarze Jacke. Verstehe. Von Bogner, betone ich jetzt. Natürlich. Das ist Nein, aber es war schon... Ich kann den Mann auch beschreiben. Er hat eine blaue Jeanshose angehabt und so weiße Schakaschuhe und ein Pulli, so gestreift, so grünlich, war ja so wollweiß. Und so grünlich, aber so gestreift. Ja. Breite Streifen. Also sehr, sehr schick sah er aus, elegant alles. Jutta, meine Frau. Ich achte ja sowieso auf gepflegte Männer. Nein, was mir stark aufgefallen ist, dass er Inliner fährt. Das waren rote, so Bottom, ja, rote Inliner. Das ist ein guter Hinweis noch. So. Jutta, meine verrückte Jutta, sage ich mal, ohne es böse zu meinen. Ja, verrückte Jutta, ja. Genau. Ja. Was machst du, wenn... Ist mir jetzt der Versuch wert, mit dir jetzt persönlich darüber zu sprechen? Was machst du, wenn du den nie findest? Ja, was mache ich? Ich habe ja gesagt, ich habe mich damit stark auseinandergesetzt und... Irgendwann muss doch mal gut sein. Dann musst du sagen, ja, das Schicksal will es nicht. Ich habe ja auch in der Zeit, wenn ich ausgegangen bin, klar habe ich Männer kennengelernt, aber ich bin sehr wählerig und ich bin sehr vorsichtig, zumal ich jetzt auch 4 Jahre schon... intensiv Single bin. Das wollte ich gerade fragen. Wie lange? Richtig, 4 Jahre. Ja, ich bin 4 Jahre jetzt. Ja. Also Jutta, es geschehen manchmal Zeichen und Wunder. Vielleicht hat dieser Mann... Es war eine Schicksalsbegegnung. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ja, definitiv eine Schicksalsbegegnung, okay, aber oder dann, Seelenverwandtschaft. Ja, aber genau. Dann musst du irgendwann auch vielleicht kapieren, dass das Schicksal euch nicht zusammenführen will. Wenn es das, jetzt... Ja. Ne, du kannst ja nicht bis der 80 bist, diesen Mann suchen. Gottes Willen, nein. Irgendwann ist auch gut. Nein, ja, das ist richtig. Ja. Also, aber Jutta. Wie gesagt, die Liebe zu ihm war sehr, sehr stark. Mich hat es damals sehr schwer erwischt. Ja, ich hab's verstanden. Ich war versteinert, ich war gelähmt. Ich wollte ihm auf die Schulter klopfen, weil er nämlich an der falschen Türe stand. Nicht der Ausstieg an der richtigen Türe. Und also Jutta, wir sind ja hier... Die Hand fiel runter und da ging gar nichts. Ja, wir sind ja hier, sage ich ja immer, keine Kontaktbörse und das soll auch so bleiben. Aber in diesem Fall, der ist so ein bisschen sehr schräg, da würden wir eine Ausnahme machen, wenn dieser Mann sich bei uns meldet, domian@wdr.de, dann stellen wir den Kontakt her. Und dann, wenn das passieren sollte, dann reden wir nochmal. Auf jeden Fall. Ich drück die Daumen, Jutta. Ich meine, ich habe es gut beschrieben soweit. Völlig, völlig überzeugend. Und wie gesagt, am 25.07. war das der Montag gewesen und drei Tage später, am 28. war Inlinerlaufen auf der Kö gewesen. Gut. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Infos. Ich glaube, wenn, dann hat er es jetzt. Ich gehe davon aus, dass er hier sich beworben hatte, um mit. Ja. Ja. Jutta, wir drücken die Daumen und vielleicht hören wir wieder voneinander. Ja, vielleicht. Alles Gute. Darf ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Du legst auf. Wir melden uns nochmal wegen deiner Anschrift. Okay. Tschüss. Ich hoffe, ich war deutlich genug. Sehr deutlich. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss, Jutta. Liebe auf den ersten Blick. Ich habe da nie dran geglaubt. Das sagte man früher immer so, Liebe auf den ersten Blick. Aber das, wie gesagt, man kann jemanden vielleicht toll finden oder man ist irgendwie fasziniert oder findet den scharf oder so. Aber das Wort Liebe, ich finde, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Sehr vorsichtig. Und da muss man schon eine ganze Weile warten, bevor man das ausspricht. Hier ist Gordon. Gordon ist 27. Hallo, Gordon. Ja, hallo. Hallo, Gordon. Guten Morgen. Du hast aber einen schönen, ungewöhnlichen Namen. So heißt auch der Chef von Nachtlager.de mit Vornamen. Aha. Ja. Okay. Aha, das wusste ich nicht. Ja. Also, schönen Gruß. Seite, die kenne ich. Ja, das ist eine ganz wichtige Seite hier für unsere Sendung. Gordon, weswegen rufst du an? Ja, ich bin vergewaltigt worden. Mhm. 2006. Das war in Hannover gewesen. Ich wohne hier in der Nähe von Hameln. Ja. Hannover ist halt die größere Stadt. Das war auf dem Freitag, den 1. Dezember. Was genau ist passiert? Ja, 3 Gay-Skins haben mich vergewaltigt. Gay-Skins, das gibt's? Ja, die gibt's. Erzähl mal, wie das abgelaufen ist. Also ich war erst in der Sauna, da war nicht viel los. Ich war da gut eine Stunde ungefähr. Warst du in einer schwulen Sauna? Ja, ich bin schwul. Ja. Hm. Genau. Und bin dann raus und wollte halt Spaß haben. Und da wusste ich, ich wusste halt nur die Straße. Ich habe das dann eingegeben im Navi. Wie, du wolltest nur Spaß haben? Ja. Und was heißt das? Bin dann da rein und wollte halt Sex. Ne? Und Moment, langsam. Nicht verstanden. Du gehst aus der Sauna raus. Ja. Und du sagst, du willst dann noch Spaß haben. Was heißt das? Wo Spaß haben? Naja, mein Spaß halt, so den Sex, ne? Ja, ist mir schon klar, Sex. Wo wolltest du diesen Sex haben? In so einer, also das war so eine Kneipe. Ach so, in der Kneipe. So eine Lederkneipe, sag ich mal. Okay. Ja. Ich war da 3, 4, 5 Mal oder so. Mhm. Das war immer ganz nett. Und ich dachte, du gehst aber da mal rein. Mhm. Und da war auch nicht viel los. Ich habe das den Kollegen schon gesagt. Und bin aber da eine Weile geblieben, habe eine Cola bestellt. Bin erstmal runter, weil ich auf die Toilette musste. Mhm. Bin dann wieder hoch. Und wo ich dann oben war, dann ist mir so ein Glatztyp halt aufgefallen auf der linken Seite. Der hat mich die ganze Zeit immer angeschaut. In der Kneipe noch? In der Kneipe dann. Mhm. Mhm. Nach und nach kamen dann die anderen. Er ist dann in den Darkroom-Bereich gegangen und ich auch. Und das war eigentlich noch okay und ganz nett. Und ist in dem Darkroom denn schon sexmäßig was abgegangen? Ja. Mit diesen Leuten? Mit dem einen. Mit dem einen. Mhm. Die anderen sind ja dann nach einer Weile erst dazu gekommen. Das war so gegen 10, 10:30 sowas. Und ja. Ja, und dann? Der eine, also der da so das Sagen hatte, sage ich mal. Der was? Der hatte zu mich, oder der hatte mich gefragt, ob ich schon mal in einem Sling war. Hab ich gesagt, nein. Möchtest du dich da mal reinlegen? Ja, kann ich ja machen. Moment, Swing? Was ist Swing? Ja. Ein Sling, da kann man sich so reinlegen und dann kann man halt drangenommen werden. Mhm, mh. Das ist so eine etwas härtere Matte. Mhm. So ein, Sling, ja. Ne? Mhm. Ja. Das war aber dann nicht mehr im Darkroom. Das ist im Darkroom-Bereich. Das da ist noch im Darkroom, okay. Mhm. Ja. Und dann? Ja, dann ging das halt los. Der eine, der das Sagen hatte, der etwas kräftigere, der hat schon gleich zugestoßen und, ja, Entschuldigung. Ich hab die Bilder immer nur vor mir. Seit 2008 ist das ganz schlimm. Aber das ist 2006 passiert, ne? Das ist 2006 passiert. Und warum sagst du seit 2008? Ist es besonders schlimm? Seit 2008 kann ich nicht mehr arbeiten. Ich war in der Altenpflege immer. Mhm. Ich war ein sehr, sehr beliebter Pfleger im Haus. Und es geht einfach nicht mehr. Und du arbeitest seit 2008 gar nicht mehr? Nein. Also nochmal im Klartext. Dann haben dich diese drei Männer in diesem Darkroom-Bereich Sex gegen deinen Willen ausgeübt, genau, an dir und haben dich vergewaltigt. Ja. Wie hast du da reagiert? Ja, ich habe geschrien, ich habe Hilfe geschrien und lasst mich bitte doch und ich habe doch keinem was getan und die haben weiter gar nicht darauf reagiert. Wie viele Leute waren denn da noch in diesem Darkroom? Vorne im Thekenbereich, hinter der Theke, da war einer. Die hätten das hören müssen. Und ob da noch jemand dann zugekam, weiß ich nicht. Also, wir müssen mal erklären, Darkroom heißt, das ist ein ganz dunkler Raum, ein ganz abgedunkelter Raum. Ja. Da sieht man nichts. Das ist eine Spezialität in der schwulen Szene, dass die Jungs dann in diesen Darkroom gehen und da Sex miteinander haben. Ja. Nur hast du ja nicht gesehen, wer das genau war. Woher weißt du, Doch, also in diesem Bereich, wo die, da waren zwei Swings, links und rechts, und da war so ein bisschen schimmerndes Licht. Ach so. Da konnte man das sehen, aber so ein paar Gänge waren da halt und da war es wirklich stockduster. Ja. Das heißt, du hast da gelegen, ja. Diese drei Männer haben dich vergewaltigt, du hast geschrien, ja. Ja. Und niemand ist dir zur Hilfe gekommen? Nein. Wie ging es denn dann weiter? Ja, das circa gefühlte 5 Stunden ging das. Ich habe währenddessen auch noch etwas Stuhlgang gehabt, das war dem einen, der hatte einfach nur gesagt, guck sie dir an, die Sau, jetzt musst du auch noch scheißen, das war denen egal. Mhm. Die haben sich dann danach abgespült, mhm, und das waren solche höllischen Schmerzen, Warst du verletzt? Danach noch nach einem Proktologen, ich musste 10 Tage, hatte ich solche Schmerzen beim Stuhlgang gehabt, mhm, und ja, das war ein richtiger... Wie? Ja, im After war ein richtiger Riss drin. Du sagst, das waren gefühlte 5 Stunden. Wahrscheinlich war es nicht so lange, aber natürlich war es für dich sehr lange. Wie endete das denn dann? ja, kurz nach drei war das dann, ich war dann draußen irgendwie, wie benebelt bin ich dann da raus. Also diese haben dann von dir abgelassen und sind abgehauen. Ja, der eine, der das dann zugeschaut hat und wollte eigentlich auch Hilfe holen und ja. Also es war doch jemand, da war einer gewesen und der hatte sich das die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber der hatte da hilflos halt gestanden und dem tat das auch leid. Das weiß ich noch. Also, und, dann warst du völlig fertig mit Nerven, du hattest starke Schmerzen im Analbereich. Da geht man doch dann eigentlich zum Wirt oder zu einer Bedienung da in dem Lokal und meldet das oder was hast du gemacht? Ich habe gar nichts mehr gemacht, ich wollte nur raus. Ich wollte nur raus. Der hatte das wohl auch so irgendwie gemerkt und hat auch ein bisschen schäbig gelächelt. Ich weiß es nicht. Es war der reinste Albtraum. Wie viele Menschen waren denn überhaupt in dem Lokal zu der Zeit? Ja, wo ich reingekommen bin, halt der Typ hinter der Theke, der mir die Kohle dann gegeben hat. Und links halt der Glatzkorb. Sonst keine weiteren Gäste? Nein. Und als du rausgingst, waren da mehrere Gäste? Nein. Da war überhaupt keiner mehr im Laden. Das heißt aber, derjenige, der an der Theke stand und der andere, der dich beobachtet hat, die haben das auf jeden Fall mitbekommen, wenn du so laut geschrien hast. Ja, die hatten das mitbekommen, ja. Bist du denn dann zur Polizei später gegangen? Ich bin nicht gleich. Ich war vorletztes Jahr erst bei der Polizei. Mhm. Ich war vorletztes Jahr erst beim Weißen Ring und hab mich da halt, das ist hier so ein kleiner Kuhort, sag ich mal, Hameln. Ne? Und ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, wenn er da zur Polizei geht, dir glaubt sowieso keiner. Ja, ich verstehe. Das ist ja auch eine ungewöhnliche Geschichte und das ist eine Geschichte aus der schwulen Szene. Und das muss man erstmal einem Polizisten klar machen, wie es da abgeht und was da so los ist. Könnte mir auch vorstellen, dass da irgendeine blöde Bemerkung kommt, ja, sie wollten doch da Sex im Darkroom. Gab es sowas? Bitte? Gab es sowas? So eine Bemerkung? Ja, sicher. Aber der war ganz okay. Also der war auch, ja, Mitte 30 vielleicht, der mich da abgehört hat oder verhört hat. Was ist jetzt aus dem Polizeibesuch geworden? Was hast du? Das wurde dann eingestellt, weil sie die dann nicht ermitteln konnten. Weil das zu lange her ist? Ja. Andererseits könnte man ja den befragen, der da zu der Zeit Dienst hatte in diesem Laden. Und man könnte fragen, ob der die vielleicht kennt und so weiter. Aber es ist alles eingestellt worden. Jetzt bist du, du sagst, du kannst nicht mehr arbeiten seitdem. Du bist, ich kann nicht mehr arbeiten. Nein. Ich habe jetzt auch seit letztem Jahr eine, wie sagt man das, mit Betreuerin halt. Und das läuft auch über die, was wollte ich denn jetzt sagen? Du hast eine Betreuerin, weil du gar nicht so mit deinem Leben mehr zurechtkommst? Genau. Warst du denn warst du wegen dieser Sache denn schon mal bei einem Psychologen? Ja, mehrere Male. Ich war ja auch in der Warendorf-Klinik, das ist bei Sehenden in Hannover. Ja. Und da konnte ich mich auch nicht so. Da sind sehr viele Therapien auch abgesagt worden. Und wie ging es dir denn so seelisch, psychisch vor diesem Vorfall? Davor, ja. Da war ich auch schon, also mein Bruder ist seit 2000 verstorben. Ich hatte noch einen Bruder gehabt und da fing das ja schon an mit den Depressionen. Ne? Achso, das heißt, das hat dich erwischt in einer Phase, wo es dir sowieso schon schlecht ging. Ja. Und das hat dir dann den Rest gegeben. Ich konnte aber noch arbeiten halt. Ne? Mhm. Ich konnte auch noch danach irgendwie arbeiten, komischerweise. Mhm. Aber so seit Ende 2007, 2008... Es geht nichts mehr. Jetzt gehst du nicht mehr arbeiten. Ich mache Kleinigkeiten und ich komme voll in Schweiß. Ich krieg so richtig von den Tabletten her. Ich war letztes Jahr noch in einer Klinik in Hildesheim wegen neuer Tabletteneinstellung. Mir ging es überhaupt nicht gut. Hat man mit dir eine Traumatherapie gemacht? Ja, das war eine richtige kleine Traumastation. Und du hast den Eindruck, dass dir das nicht wirklich geholfen hat? Das hat mir nicht geholfen. Ich habe mich jetzt nochmal in Bielefeld, ich habe nochmal im Internet recherchiert, wegen so einer Trauma-Bearbeitung in Bielefeld. Und die hatten sich wohl auch jetzt die Tage bei Frau Schönemann, das ist meine Betreuung. Die haben sich da gemeldet und das geht jetzt momentan erstmal nicht. Ich sollte erstmal zusehen, dass ich irgendwie einen Psychologen hier bekomme, wo ich einmal oder zweimal die Woche hin kann. Ja, also das klingt für mich wirklich hochdramatisch. Und da ist wirklich etwas sehr Schlimmes mit dir passiert und da ist etwas ganz Schlimmes kaputt gegangen in dir. Ich komme damit nicht klar. Ich bin ganz froh, dass du angerufen hast, weil du wirklich, glaube ich, sehr intensive Hilfe brauchst. Auch wenn du eine Betreuerin hast, die dir sicher auch gut zur Seite steht, werden wir jetzt auch nochmal all das versuchen zu tun, was wir für dich tun können. Ja, an Hilfestellungen, an Tipps, an Ratschlägen und so weiter. Dafür möchte ich dich bitten, Gordon aufzulegen. Und du wirst gleich von meiner Psychologin, die heute Nacht hier Dienst hat, von der Christina angerufen. Ja. Und ich hoffe sehr, sehr, dass wir dir eine Richtung zeigen können und dass es dir dann hoffentlich demnächst etwas besser gehen wird. Das wäre wunderbar. Mein Lieber, dann leg bitte jetzt auf und wir melden uns gleich bei dir und alles Weitere dann im Hintergrund, okay? Ja, und super an dein Team. Ganz tolle Sendung machst du immer. Vielen Dank. Und neulich habe ich dich auch hier bei Markus, wie heißt der, auf dem ZDF gesehen. Markus Lanz, ja. Da dachte ich, das gibt's doch nicht, da ist ja der Domi. Ja. Also ganz toll und ich würde sehr, sehr gerne auch ein Autogramm von dir bekommen. Das machen wir gleich im Hintergrund alles, ne? Alles klar. Gut, Orden. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja, alles danke Gute schön. Und viel Kraft von Herzen. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, wir haben 1.51 Uhr und hier ist Yvonne. Yvonne ist 42. Guten Morgen, Yvonne. Hallo, Domian. Hallo, Yvonne. Über was reden wir beide? Ich bin von heute auf morgen aus dem Leben gerissen worden. Was ist passiert? Ich bin Schlagersängerin. Du bist Schlagersängerin? Ja. Und Kenn ich dich? Ich weiß nicht, ob du so auf Schlager stehst. Also ich bin viel mit Jürgen Drews unterwegs, Olaf Henning, Micky Krause. Wie heißt du? Was für einen Künstlernamen hast du? Yvonne König. Yvonne König. Hab jetzt ganz neu, deshalb noch dramatischer, mit dem Ralf Rudnick eine neue Single aufgenommen. Da wäre morgen die große Präsentation gewesen auf dem Bildfestzelthammer in Nürnberg. Da sind ganz viele Fans von mir, die auch morgen da hinkommen. Ich musste alles abblasen. Yvonne, ich höre gerade von meiner Regie, dass wir ein Bild von dir haben. Ja. Das bist du. Das bin ich, ja. Das bist du. Das bin ich. Ja. Sehe aber jetzt ziemlich anders aus. Also ich muss jetzt, so ganz wirklich bekannt bist du mir nicht, weil ich nie mehr so richtig in dieser Schlagerwelt drin bin. Früher habe ich mich da mehr für interessiert. Aber du kommst mir bekannt vor und der Name kommt mir auch bekannt vor. Das ist doch schon mal etwas. Ja, das ist schon mal ein Anfang. So, Yvonne, was ist jetzt passiert mit dir? Ja, ich habe also bekannterweise seit 11 Jahren im Rückenleiden. Ich habe 2 Bandscheibenvorfälle, die sind operiert worden, aber ich komme damit klar. Man geht halt hin und wieder mal zum Arzt und man nimmt eine Diclofenac und alles ist gut. Ich bin als alleinerziehende Mama, kämpfe mich durch, mache hin und wieder ein paar Schauspielrollen und halt mit den Gesangsauftritten, was wirklich gut läuft. Und dann bin ich am 21.03. wieder zum Arzt gegangen und habe das nochmal durchgesprochen wegen der Brustwirbelsäule und sagt er, vielleicht könnten wir da nochmal eine Spritze machen, auch im Lendenwirbelbereich, dann dass sich das alles entspannt, dann müsste ich nicht jeden Tag eine Tablette nehmen. Und dann sagte ich noch, naja, so wirklich nötig finde ich das jetzt nicht, aber na gut, so, und dann lag ich auch schon auf dem Röntgentisch, hatte auch gar nicht mehr lang zu überlegen. Und da gibt er mir die Spritze hinten in die Lendenwirbelsäule und währenddessen er die Spritze reindrückt, gab das einen Schlag ins linke Bein. Ich habe gedacht, ich fall von dem Tisch runter. Und das habe ich ihm auch gesagt. Das hat ihn aber eigentlich gar nicht interessiert. Er hat die Injektion gegeben. Dann war erstmal alles betäubt. Da war auch so Lokalanästhetikum drin. Und bin dann da runter, total verstört. Mein Manager, der hatte mich hingefahren. Wir waren dann sowieso noch unterwegs. Auch zur Plattenfirma hatten wir eine Besprechung. Und zum Glück war er da, weil er kann ja bezeugen, dass ich ganz normal reingegangen bin und hinkend wieder rausgekommen bin. Das heißt, der Arzt hat die Spritze falsch gesetzt. Oh, aber wie, Domian. Und das hat zur Folge, dass du... Hör mal, der absolute Hammer. Ich habe das linke Bein so gut wie taub. Ach, ich kann nicht mehr aufstehen. Ach du, das heißt, du kannst nicht auf die Bühne gehen? Nee, ich kann nur noch auf der Seite liegen. Ich kann nicht sitzen, ich kann nicht laufen. Die haben mich dann innerhalb von 2 Tagen mit Schmerzinfusionen zugestopft. Die haben nichts genützt. Das sind Nervenschmerzen. Ich habe solche Schmerzen noch nie in meinem Leben gehabt. Ach du lieber Gott. Aber du konntest nach diesem Eingriff konntest du noch humpeln. Ja, da ging und das noch. Hat mir ein anderer Arzt erklärt, weil das mit Lokalanästhetikum erstmal betäubt war. Ach so. Und der muss wohl irgendwie da auf den Ischiasnerv gespritzt haben und den wahrscheinlich verletzt haben. Und ins ganze linke Bein. Das ist natürlich jetzt für eine Künstlerin. Und das ist der absolute Horror für mich, weil ich verdiene damit mein Geld. Das ist dein Lebensunterhalt. Das ist mein Lebensunterhalt für mich und meine Kinder. Das heißt, das ist meine Existenz. Wenn ich gewusst hätte, dass durch diese Spritze sowas passieren kann, hätte ich mir die im Leben nicht geben lassen. Natürlich nicht. Und das Allerschlimmste ist, ich habe Martyrium hinter mir. Dann habe ich nachher Morphiumpflaster bekommen, was auch nur ganz leicht gedämpft hat. Von diesem Morphiumpflaster habe ich Ausschlag und Gesichtsschwellung bekommen. Dazu eine Darmlähmung. Ach, und dann konnte ich nichts mehr essen. Ich bin ja eigentlich recht schlank, habe aber seitdem 7 Kilo abgenommen. Ich bin total am Ende. Ne? Ich kann das überhaupt nicht fassen. Vor allem kann mir kein Arzt sagen, wann der Schmerz nachlässt. Ja, wann der Schmerz nachlässt und ob sich das wieder reguliert. Richtig. Das kann kein Arzt sagen im Moment. Nee, hat kein Arzt sagen. Das heißt, man hat die Angst im Nacken, das wird gar nicht wieder gut. Richtig. So denkt man dann ja. Im Internet recherchiert, da habe ich dann ganz schnell wieder ausgemacht. Ich habe nur noch geheult. Ja. Ne, weil und ja. Nochmal auf deinen Beruf zurückzukommen. Du lebst von der Schlagersängerei, von der Musik. Und vom Schauspiel. Und vom Schauspielerei. Wie lange machst du das schon? Also ich habe in jungen Jahren mit Theaterspielen angefangen und habe Gesangsunterricht auf der Schauspielschule genommen und hatte dann aber eine kurze Pause. Ich war die erste Soldatin bei der Bundeswehr 94 oder mit der ersten Soldaten. Aha. Waren ja so 30 Frauen circa. Ja, ja, genau. Und da habe ich mir auch mit dem Rücken ein bisschen einen weggeholt, muss ich leider so sagen. Ja. Und nach der Bundeswehrgeschichte bin ich direkt wieder in den Bereich Schauspiel und Musik eingestiegen, auch direkt mit einem RTL-Film, wo ich eine Hauptrolle mitgespielt habe, 2007. Wahrscheinlich werden dich ganz viele Leute jetzt kennen und die sagen, Mensch, der Domian, der kennt die überhaupt nicht. Quatsch. Hast du einen Hit oder eine sehr erfolgreiche Platte? Also ich habe ein paar Singles, 24 Stunden, du war ein Titel, lief im SWR 4 ganz, ganz oft hoch und runter. Dann habe ich letztes Jahr mit Peter Hubert von UKW ein Featuring gemacht, Yvonne König vs. Peter Hubert, das war über Wochen in den Top 100 Charts drin. Also es ist gerade, sage ich mal, die letzten 3 Jahre richtig gut am Laufen und jetzt kommt so ein Mist. Was wären denn die nächsten größeren Projekte gewesen? Ja, auf jeden Fall jetzt morgen der Wildfestzelthammer. Dann habe ich vor 1,5 Wochen eine Fernsehgeschichte in Karlsruhe absagen müssen. Letztes Wochenende 4 Auftritte auf kleineren Veranstaltungen. Ich mache ja auch Geburtstage und kleinere Feste auch. Man tingelt auch so rum, ne? Genau, dann kommen jetzt halt ziemlich große Sachen. Mallorca ist eigentlich geplant, da habe ich einen Auftritt. Zwar jetzt nicht Bierkönig, das ist ein bisschen abseits von Mallorca. Ja. Das weiß ich jetzt alles noch gar nicht, wie das jetzt alles laufen soll. Bist du alleinerziehende Mutter? Ich bin alleinerziehende Mama. Wie viele Kinder? 2. 2 Kinder, wie alt sind die? Mein Sohn ist 16 und meine Tochter 10. Ja, was ich jetzt noch mal Glück habe, ich habe eine Haushaltshilfe von der Krankenkasse direkt gestellt bekommen, weil ich komme ja nicht aus dem Bett raus. Wie ist das denn, wenn man in einem solchen Beruf, in einem künstlerischen Beruf ist und so etwas passiert, kriegt man da Krankengeld? Leider nicht. Und wenn du jetzt gar nicht mehr auftreten könntest, was wäre dann? Ja, dann müsste ich gucken, dass ich da irgendwie rententechnisch was machen kann. Oder die andere Sache ist natürlich, da muss man, denke ich mal, gegen diesen Arzt vorgehen. Das sowieso, aber das ist natürlich eine langwierige Geschichte. Auch, was man da alles gehört hat. Ne? Ja, aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass du deine Schmerzen los wirst. Das ist ja das Allerwichtigste zuerst. Also wenn da eine Erfahrung mit hat oder mir einen Arzt nennen kann, also ich, wenn ich 1 Million hätte, würde ich die demjenigen geben, wenn ich nur von diesen Schmerzen erlöst hätte. Das Problem ist, dass wir Ärztevermittlung hier nicht direkt machen können. Können wir nicht machen. Mensch, liebe Yvonne, dann wünsche ich dir aber von Herzen, dass du an einen guten Arzt kommst. Dankeschön. Und dass du wieder auf die Beine kommst. Ja. Und dass wir noch viel von dir sehen werden. Ja, danke schön. Und dich bejubeln können. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Danke, Domian. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute. Die erste Sendung nach der Osterpause in der Technik Christoph Gellert. Morgen sind wir auch wieder da, natürlich mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder ihr mailt domian@wdr.de. Und wie gesagt, wir sind sehr gespannt auf Freitag, auf Freitagnacht. Das heißt, ich bin sehr gespannt auf Freitagnacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.